Hello, this is Ninja Radio. Wo bist du? Keiner. Nein, keiner. Keiner wusste, was passiert. Aber in einer dunklen Nacht, weil ich Sonntagmittag gern hasche. Weil ich sonntags gern hasche, hab ich immer was in der Tasche. ist die End of Music. Standing behind me.